Datenaktivist Max Schrems darf in Österreich, seiner Heimat, gegen Facebook mit Sitz in Irland klagen. So lautet die gute Nachricht aus Luxemburg für alle Facebook-Nutzer. Und die kommentiert Jan-Philipp Albrecht von den Grünen im Europaparlament so. Also ich finde es hocherfreulich, dass Max Schrems jetzt das Recht bekommen hat, seine Beschwerden gegenüber Facebook auch vor den Gerichten in Österreich, wo er herkommt, einklagen zu können. Denn es kann ihm nicht zugemutet werden, es kann dem Verbraucher nicht zugemutet werden, immer nach Irland zu pilgern, um dort dann gegen das Unternehmen Facebook zu klagen. Einzelklagen im eigenen Land gegen Facebook sind jetzt also möglich. Nur, wer macht das? Wer legt sich mit einem Internetgiganten juristisch an? Das werden wohl die wenigsten machen, befürchtet auch Timo Wölken, SPD-Abgeordneter im Europaparlament. Da streichen doch die meisten die Segel. Häufig genug leider ja. Eine Sammelklage ist daher gerade bei relativ geringen Schadenssummen sinnvoll. Denn in diesen Fällen schrecken die Bürgerinnen und Bürger oft wegen der doch sehr hohen Prozess- und Anwaltskosten und dem verbundenen Aufwand vor einer Klage auf eigene Faust zurück. Doch für Sammelklagen gegen Facebook hat der EuGH heute ausdrücklich nicht die Tür geöffnet. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager zumindest liebäugelt schon seit einiger Zeit mit Sammelklagen. Und Timo Wölken stellt fest, es macht in meinen Augen tatsächlich keinen Sinn, denselben Sachverhalt mehrfach entscheiden zu lassen, weil das zum einen unnütze Kosten verursacht und zum anderen auch die Gefahr besteht, dass in den Parallelverfahren unterschiedlich entschieden wird. Für den europäischen Verbraucher würden sich Sammelklagen also gleich in mehrfacher Hinsicht lohnen. Ein Silberstreif ist am Horizont bereits auszumachen. Mit Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutzverordnung am 25. Mai dieses Jahres wird sich bereits Grundlegendes ändern, erklärt der Grüne Jan-Philipp Albrecht. Denn da werden die Möglichkeiten als Verband oder Verbraucherschutzorganisation oder in irgendeinem Verbund sozusagen gegenüber den Datenverarbeitern vor Gericht zu ziehen, nochmal ausgeweitet. Und es ist deswegen ein wichtiges Signal, dass Max Schrems, der ja auch selber so etwas vorbereitet, jetzt in die Lage versetzt wird, solche Klagen auch tatsächlich in Österreich schon auf den Weg zu bringen. Und davon ist auszugehen. Doch nicht in jedem Facebook- oder Google-Nutzer steckt ein streitbarer Max Schrems, stellt Timo Wölken von der SPD nüchtern fest. Die meisten Internetriesen dürften sich also auch weiterhin in Sicherheit wiegen. In der Tat haben Unternehmen im Moment häufig sehr gut lachen. Aufgrund der hohen Hürden für die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen Unternehmen selbst bei unlauteren Verhalten und anderen Versäumnissen kaum Klagen fürchten. Und das ist aus meiner Sicht so nicht hinnehmbar. Zumindest Facebook wird sich wohl auch künftig mit Max Schrems und seinen Anliegen auseinandersetzen müssen. Und schon einmal hat Schrems Großes bewegt, 2015 nämlich, als er mit dazu beitrug, die sogenannte Safe Harbor-Vereinbarung der EU zur Datenübertragung in die USA zu Fall zu bringen.